Vater rieb sich den Lippenbart und schloss die Augen dabei. Dann hob er die Augendeckel und die braunen, tiefen Augen waren auf mir wie sich nähernde warme Monde. Dieser da kam vom Süden. Am Bodensee saßen die Hohenzollern, unter Weinreben wurden sie geboren. Der Turm von Sigmaringen sah auf die Gipfel, die schon Italien verhießen. Und der Bodensee selbst ist schon Süden, ist Weinernte und Tanz neben den glühenden Kornfeldern. Ich sollte nicht schwärmen, aber du weißt, was Süden ist. Hast du es nicht jetzt auf der Zunge und in den Fußspitzen? Ich widersprach ihm nicht. Es war wunderbar, ihm zu glauben. Seine Lehre war keine Zwangsjacke, sondern ein prächtiges Kleid aus Samt, das in jedem Licht die Farbe wechselt. Und nie war die Farbe blutig oder schmutzig. Er kam vom Süden und er ging nach dem Norden. Keiner weiß, warum. Vielleicht, damit er sich noch mehr Mäntel und Hermeline umlegen kann. Es friert mir, wenn ich an ihn denke. Keiner aus dem Süden hat es nötig, mit dem Norden einen Pakt zu machen. Er geht nach Ostpreußen auf die Jagd. Es ist, als wenn ein Russe statt in die warme Krim nach Sibirien ginge. Freiwillig. Deshalb wird er auch schlecht enden. Er wird uns alle an Gumbinnen verkaufen. Und die Krautjunker werden uns als Sauffutter verwenden. Sie werden ihn in einen neuen Krieg hineinreden. Ich wagte zu widersprechen. Wer lässt sich in einen Krieg hineinreden? Die, die Langeweile haben, die sich Orden holen wollen mit eurem Blut, die ihre Pferde teuer verkaufen wollen, die, die keinen Mut haben, in andere Länder zu reisen und sie zu verstehen. Sie müssen als Eroberer kommen. Die dort auf ihren Gütern, denen die Erde schwer an den Stiefeln klebt. Und so schwer ist auch ihr Gehirn. Sie amüsieren sich nur, wenn sie töten. Vielleicht haben sie auch Angst vor ihren Sklaven. Von Zeit zu Zeit ist es gut, die Sklaven umzubringen und sich neue anzuschaffen. Und er hört auf sie. Er hat den Süden verraten. Er fährt fort, ihn zu verraten. Er weiß, dass wir hier ihn nicht lieben. So kommt er und baut sich eine Burg in den Vogesen, als wenn man sich Burgen bauen könnte und nicht in ihnen leben. Er lässt sich in Stein meißeln und sich am Portal der Kathedrale von Metz aufstellen. Aber er ist deshalb immer noch kein Heiliger. Sie betrachten es als Gotteslästerung dort. Sie haben ihn in ihren Zeitungen abgebildet, wie er seine Bombe unter dem Pilgermantel versteckt hält. Er weiß nicht, wie schön Leben sein kann. Genau wie die Brüder in Ostpreußen. Deshalb brauchen sie Kriege. Sie rächen sich, weil wir so fröhlich sind. Und ihre Rache ist der Krieg. Ihr Krieg kam. Aber vorher nahm seine Majestät persönlich Rache an mir und Vater. Seit ich mit Vater und Amundsen am Südpol gewesen war, hatte ich eine besondere Abneigung, andere Zerstreuungen zu suchen als solche, die mich eines Tages zu denselben oder ähnlichen wissenschaftlichen Abenteuern befähigen würden. So wurde ich eine Eule unter meinem Dach. Ich saß in meiner Traumwelt, während aus den Gärten und von den Bergen der Lärm der Ernten, der Kirmes und der Spiele heraufstieg. Die Kameraden vermissten mich nicht. Max kam manchmal, um abzuschreiben und mir von seinen frühen amorösen Erlebnissen zu erzählen. Die übrigen misstrauten einem ihresgleichen, der seine Aufgaben immer pünktlich ablieferte. Sie verbreiteten das Gerücht, ich hätte es schwer und brauchte doppelt so viel Zeit, um zu gewöhnlichen Ergebnissen zu kommen. Ich ließ mich nicht provozieren, herabzusteigen. Selbst als jenes Kochen ins Blut kam, brauchte ich ihre Ratschläge nicht. Käthe war gekommen, ohne dass irgendeiner von ihnen mir hatte helfen brauchen. Ihr Geruch war nun verflogen. Es roch nach Folianten, nach Vaters Bibliothek, die er so gern auslieh, die er wegstreute wie Samen eines Gartens, dessen Blütezeit nur ihm bekannt war. Ich wollte genauso viel wissen wie er. Mein einziger Ehrgeiz. Ich las für Stunden, bis die Augen den Dienst verweigerten. Dann schlich ich durch die Seitenstraßen der Stadt über den Judenfriedhof zum Kreuzberg hinauf und lag im Schatten eines Apfelbaums, bis die Augen wieder sehen konnten. Ich umfasste das Land mit den Blicken dessen, der weiß, dass er all diese Horizonte einmal überschreiten wird. Weil die Fernen dankbar sind dem, der sie mit seinen Wünschen schon besucht hat, lang ehe er Flügge geworden ist. Ich ahnte nicht, als ich nach dem Westen schaute, der für mich Paris bedeutete, und die Bilder des Rubens, des Watteau und den Park von Versailles. Ich ahnte nicht, dass ich diese Grenze 1914 zuerst einmal mit einem Gewehr und einem Gürtel von Handgranaten überschreiten würde. Und 20 Jahre später als Flüchtling und ein Geächteter. Vom Berg oben hatte ich meine Dachkammer erkannt. Ich versuchte mir vorzustellen, dass ich dort saß. Nie fiel mir ein, welch eine Ungeheuerlichkeit es war, dass ein Kind von 14 Jahren sich so einschloss, während rings die Reben glühten in der Sonne, während die Wiesen dufteten vom Honig der Blüten und von den Haaren liebender Mädchen, während aus dem silbernen Band der Saar die Rufe der Badenden jauchzten. Ich hatte ein Bild von Erasmus an meiner Wand hängen und einen Totenkopf auf dem Tisch. Es galt, so viel zu lernen, dass das Leben auch noch lohnte, wenn man keinen Wein mehr trinken konnte, wenn die Mädchen mit ihren vorbeifliegenden Düften nur unnötiges Heimweh in einen jagten, wenn der Fluss zu einer ständigen Lockung wurde, den müden alten Leib darin zu ertränken. Ich wollte leben aus meinem eigenen Schatz, unter Dachziegeln versteckt, eingeschlossen wie der Mann von Basel. Und alle tapferen Huttens konnten an die Tür klopfen. Ich würde genauso wenig öffnen wie der Mann von Basel. Jetzt verachteten mich die Huttens. Sie spielten Räuber und Gendarm. Aber ich roch, dass es keine Romantik war. Sie waren künftige Reserveoffiziere des Kaisers. Sie wollten uns, die einfachen Bürgersöhne, als ihre Soldaten benutzen, als Übungswerkzeuge. Bald ergriffen die protestantischen Bürgermeistersöhne offensichtlich die Führung. Hinter ihnen stand ihr preußisch gestrenger Vater, der düstere Bewohner der Villa am Berg, die die ganze Stadt überschattete. Er hatte nur Söhne, 7 an der Zahl. Beim letzten hatte der Kaiser Pate gestanden. Der Bürgermeister hielt es für seinen Verdienst, dass er nur Söhne gezeugt hatte. Keine Verschwendung von Samen für Nichtsoldaten. Bis in die Zeugungsstunde reichte die Barbarei des Krieges, der alles Leben für diese Menschen krönte. Seine Villa war umgeben von einem märchenhaften Park mit Laubengängen. Es waren Teiche da mit Wasserlilien und der Morgentau glitzerte da in 1000 Rosen. Man hätte Elfen auf den Wiesen tanzen sehen können, aber sie schienen das Haus des Preußen zu fürchten. Es drangen zu oft Schreie der Söhne heraus. Der Vater züchtigte sie persönlich mit Militärriemen. Selbst die Hintern mussten sich an kaiserliches Material gewöhnen. Der Golem verzieh aber viele Versäumnisse der Schule, wenn ihm berichtet wurde, dass sein Sohn Edgar den Galgenberg erfolgreich verteidigt habe, dass der Gipsberg von seinem Sohn Bruno siegreich bestürmt worden war. Das war später, als sie das Visier öffneten. Sie nannten es dann schamlos Kriegsspiele. Wir zählten das Jahr 1912. Die Zeit drängte, möchte ich heute beinahe sagen, wo wir diese unselige deutsche Leidenschaft ein zweites Mal am eigenen Leib haben spüren müssen. Jeden Samstag wurde von den 14-Jährigen des Gymnasiums die Landschaft durchstöbert, als sei der Feind ins Land gebrochen. Die Söhne des Bürgermeisters entwarfen die Pläne. Man sprach von Umgehungsmanövern, von Umzingelungen, von Bedrohung der Flanken, von Durchbruch, den man, um ihn romantischer zu machen, einen Verzweifelten nannte. Es gab Handstreiche und Patrouillen, Späher und Meldegänger. Am Ende gab es Manöverkritik. Dies war die einzige Demokratie, die zugelassen wurde. Die Söhne des Bürgermeisters bekannten ihre Fehler und versprachen uns nächstens besser hinzuschlachten, uns geschickter oder rücksichtsloser ins Feuer zu jagen. Ich machte eine Zeit lang mit. Die Söhne hatten eine verblüffende Fähigkeit, ihre Absichten unter falschen, verführerischen Ehrbegriffen zu verstecken. Bis ich eines Tages erschöpft nach Hause kam und meinen Tisch von allen Büchern geräumt fand, die nicht Schulbücher waren. Anstelle der verschwundenen Bücher lag eine Generalstabskarte von Rheinland und Elsaß-Lothringen. Ich fragte nicht, wer sie dorthin gelegt hatte. Ich verstand die Ironie des Vaters und schloss mich für den ganzen Sonntag ein. Es war so beschämend wahr, dass die Söhne des Preußen das blühende Land der Weinberge und der Märchenwälder zum strategischen Übungsfeld gemacht hatten. Ich sah plötzlich ein, was sie uns wegstahlen. Ich entschuldigte mich vor meinen Büchern, vor dem Bild des Mannes von Basel an der Wand. Hatte ich nicht eine Übersetzung seines Hauptwerks begonnen? Für was hatte ich es aufgegeben? Für wen? Mon Dieu! Ich setzte mich vor den Totenschädel und machte mich wieder über die Laus Tultitiae. Eine Woche später schon bat ich, in der Lateinstunde Teile dieses großartigen, humanen Dokuments in meiner Übersetzung vorlesen zu dürfen. Die Söhne des Bürgermeisters gingen sofort zum Gegenangriff über. Sie appellierten an den Lehrer in ihrer Eigenschaft als Söhne seines Brotgebers. Der Bürgermeister war der Präsident der Schule. Der alte Mann kniff die Augen. Er liebte keine Erpressung. Dann machte er einen Kompromissvorschlag. Man würde beim nächsten Mal diskutieren. Mein Reichstag zu Worms. Ich war ein schwacher Luther. Die Söhne redeten plötzlich nicht mehr in militärischen Ausdrücken. Sie drehten die Gefühlsorgel auf. Es ist gut, dass man sich endlich darüber klar wird, warum ein großes Volk sich immer wieder in Kriege jagen lässt und sie immer wieder verliert. Hier ist der Schlüssel. Diese kleine Klasse von Diskutierenden steht für ganz Deutschland. Es ist immer nur eine kleine Schar von Fechtern da, die sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Es ist Menschenmord, Gott helfe mir, Amen. Ich sagte schon, ich war ein schwacher Luther. Wenigstens am Anfang, als sie mit ihren Phrasen kamen. Ich stutzte und ließ mich blöffen. Ich verteidigte mich. Statt ihnen ihre Phrasen wie verreckte Hunde ins Gesicht zurückzuwerfen, versuchte ich zu erklären, dass ich auch mein Vaterland liebte, dass ich wüsste, dass ein Mann sein Leben hingeben müsse, dass da Dinge seien, die man nur aus dem Blut erklären könne. Ein Wiederkäuer des schlechten Futters, von dem sie lebten. Plötzlich aber sagte einer der Söhne, dass ich mich ja nicht einmal betrinken könne. Ich erschauerte über den ganzen Körper. Da war sie wieder, die alte Skandalgeschichte. Sie schien seit Monaten vergraben. Nun scharrte er die stinkende Leiche wieder aus. Ich hatte mich vor Monaten geweigert, an einem illegalen Saufgelage der Klasse teilzunehmen, das nach dem Examen stattfinden sollte. Die Söhne des Bürgermeisters hatten die Idee gehabt. Sie hatten uns einen Vorgeschmack geben wollen von dem, was sie auf den Universitäten tun würden, bevor sie Offiziere des Kaisers würden. Sie würden sich die Gesichter von Säbeln zu Grimassen schneiden lassen, ihren Mut zu beweisen. Sie würden sich 5-mal in der Woche besinnungslos betrinken, ihre Gesundheit unter diesen anderen Beweis zu stellen. Sie kannten den Ehrenkodex, der ihrer wartete. Sie wussten, dass die Toiletten ihres Clubs mehr als aus allem anderen aus Speikübeln bestanden, dass ein Fuchsmajor einen Neueingetretenen so lange in die Kanne steigen lassen kann, bis der Junge nah umfällt. Einen Liter Bier ex zu trinken, war in diesen Zirkeln Ehrensache. Die Söhne hatten glühende Augen, wenn sie die stumpfsinnigsten Sauflieder gröhlten. Sie trugen ihre Uhren nicht an Ketten, sondern an sogenannten Bierzipfeln. Für mich rochen ihre Reden nach Kotze, gegorenem Bier und aus haarigen Schädeln fließendem, schlechtem Blut. Ich ahnte mehr, als ich wusste, dass diese ganze Sauftradition der Studenten eine Verrohung des Universitätslebens war. Als ein Abgesandter der Söhne in aller Heimlichkeit mich am Saarufer aufsuchte, um mich aufzufordern, Geld und Gedichte für eine sogenannte Bierzeitung beizutragen, um ihren illegalen Kommerz zu verschönen, weigerte ich mich mit einer solchen Vehemenz, dass keiner sich mehr mit ähnlichen Angeboten an mich heranwagte. So dachte ich. Mein Ekel hatte sie überzeugt. In Wahrheit war ich geächtet. Sie hatten im Park des Bürgermeisters diesen Beschluss gefasst. Ich erfuhr es bald. Man ließ mich im Schulhof allein stehen. Wenn ich mich einer Gruppe näherte, schwiegen plötzlich alle. Und die Gruppe löste sich auf. Die Söhne gingen weiter. Sie bildeten eine Reihe und kamen auf mich zu, drehten sich dann kurz vor mir um und ich sah nur zuckende, verächtliche Schultern. Die Beleidigungen waren so gut erfunden und so teuflisch konzentriert, dass ich in tiefe Melancholie fiel. Ich saß für Stunden vor meinem Totenschädel und dachte über Selbstmord nach. Aber der Totenschädel ließ es nicht dazu kommen. Er und Erasmus wollten, dass ich weiterlebe. Der Schädel kurierte allerdings nicht meinen Kummer. Ich arbeitete verzweifelt. Er fand Themen für freiwillige Vorträge, sprach vor mehreren Klassen in Anwesenheit des Direktors und mehrerer Lehrer über die Architektur des Kölner Doms, über König Heinrichs Gang nach Canossa, über die Geologie unserer Heimatberge, über Augustinus' Bekenntnisse und über die Lysistrata des Aristophanes. Aber es half mir nichts. Vor dem Abgrund der Zeitmillionen, die jedes gefundene Fossil der Berge bewies, hätte ich die Ächtung von 30 Knaben unwichtig nehmen können, aber ich war eben der 31. Knabe. Ich konnte wie Augustinus vor dem Meer stehen und spüren, dass hinter mir die Wüste war, in der Gott lebte. Ich konnte das Schweigen hören, das er ausatmete, und die Schreie, die sein Heiliger ausstieß. Aber lauter waren die höhnischen Laute derer, die auf dem Schulhof mit Fingern auf mich deuteten. Dann fiel es der Schulleitung auf, dass etwas nicht in Ordnung sei. Mitten in der Physikstunde ließ mich der Direktor in sein kleines Zimmer rufen. Er wollte wissen, warum ich so düster in den Pausen umherginge. Mein Klassenlehrer habe es auf das bevorstehende Examen geschoben, aber ich habe nichts zu befürchten. Ich würde vermutlich von den mündlichen Prüfungen befreit werden. Während er sprach, fiel mein Blick auf die gegenüberliegende Wand. Eine rote Samtmütze hing dort. Die Mütze, die der Mann getragen hatte, als er auf der Universität war. Die Mütze einer Burschenschaft. Ich versuchte wegzuschauen, aber mein Blick wurde immer wieder zurückgezogen. Da sagte der Mann, ich solle mich mehr mit den Kameraden mischen. Jugend hätte ein Recht zur Freude. Ja, sagte ich. Gaudiamus igitur. Gaudiamus igitur. Ich lachte unbändig, als hätte ich ein Tier in mir sitzen, das für mich lachte. Er sah mich verblüfft an. Das ist ein schöner deutscher Gesang, sagte er dann stirnrunzelnd. Damit verbinden sich auch für mich schöne Erinnerungen. Ich sah ihm mit Hass in die Augen. Warum verbieten Sie dann Kommerse? Warum schließen Sie sich nicht denen da an? Warum muss die Klasse heimlich in den Wiesenhof eine Meile vor die Stadt saufen gehen? Warum drehen Sie mir nicht auch den Rücken, wenn Sie mir begegnen? Ich sah die Wand der Gesichter wieder, größer werdend, einen Ruck, und es waren alles zuckende Schultern und breite Gesäße. Warum lassen Sie mich nicht in die Kanne steigen? Ich schrie. Ich wollte so groß sein wie der nahe Gipsberg und aus all seinen Höhlen ihn anschreien. Er begriff plötzlich, sprang auf, schlug mir ins Gesicht und eilte dann an mir vorbei über den Korridor in das Physikzimmer, wo die Klasse noch versammelt war. Ich muss hier ein Wort über Ritterlichkeit sagen, und diesmal ist es nicht nur für die deutsche Jugend gesagt. Es gibt einen angelsächsischen Film, ein Yankee in Oxford, ein Rencontre von tausendjähriger Kultur und hundertjährigem Snobismus des alten Englands mit dem jungen Vitalismus des ungebundenen Amerika. Einer der englischen Studenten ist ehrlich und hasst all die Frische und Gesundheit, die da mit dem Gaststudent von Übersee in die Stadt der Türme und Klösterhöfe eingebrochen ist. Er scheut sich auch nicht, den Yankee zu demütigen. Er verletzt ihn durch ätzende Verachtungen. Er gewinnt das ganze Kolleg für seine bittere Superiorität. Der Sadismus einer hochmütigen Tradition tobt sich kollektiv aus in einer düsteren Prozession aller Schüler. Sie endet mit einem beschämenden Entkleiden des hilflos rasenden Amerikaners. Englische, blutlose Art des Lynchens einer Seele. Als aber später der Yankee den Feind vor der Schulbehörde retten kann, indem er sich statt des schuldigen Engländers als den Liebhaber einer verheirateten geilen Frau ausgibt, zögert er nicht, so ritterlich sein, wie das Gesetz der Unwahrheit seit Jahrhunderten es zu befehlen scheint. Räche dich durch Edelmut. Seht, wir Wilden sind doch bessere Menschen, dichtet der Dichter Säume. Oder ist es das Aufstellen eines christlichen Sittenkodex? Wer dir auf die rechte Wange schlägt? Oder ganz einfach ein höheres Verhalten einer adligen Seele? Die Einheitsfront SICK vor dem größeren Feind? Ich habe all diese Argumente in den folgenden 40 Jahren immer wieder gehört. Sie waren immer Lügen, immer Vorwände. Sie waren leer wie wurmige Nüsse, hohl wie eine tuberkulöse Brust. An jenem Morgen, als ich in dem zu engen Zimmer vor dem falschgütigen Direktor saß, empfand ich nicht ritterlich. Ich hätte ihn bitten können, dass er im Austausch gegen meine so plötzlich herausbrechende Anklage den Schein wahre und nicht verrate, von wem ihm die Nachricht zugegangen war. Er hätte leicht einen der wahren Komplizen ins Gebet nehmen können, um die Wahrheit aus ihm herauszuschrauben, ehe er zur Bestrafung schritt. Aber als ich ihm ins Gesicht schrie, dachte ich nicht an Bedingungen. Ich war glücklich, dass es zur Explosion kam. Gegenüber der kombinierten Grausamkeit meiner Altersgenossen war ich für Wochen machtlos gewesen, machtlos bis zum Wunsch zu sterben. Warum hätte ich jetzt edel sein sollen? Nur Hollywood ist edel. Und die deutschen Balladen. Bertrand de Born triefte von Edelmut. Und so triefte der Kaiser. Wenn es aber zur Entscheidung kam, dann steckten die Deutschen Dolche im Rücken. Von Belgien, Rotterdam, Prag, Warschau. Ich suche keine Ehrenrettung für meine Kindheit. Aber dies ist auch keine Märtyrergeschichte. Es ist mein Leben unter Barbaren, wie Hölderlin sie zu nennen wagte. Unter den Barbaren des Ostens, die ihre Bürgermeister in unsere fröhlichen Weinstädte einführten und von denen uns keine Kermess-Heroik rettete. Denn die Söhne der Bürgermeister verdarben uns schon früh die Lust, die Wiesen und Wälder als Liebesplätze zu betrachten. Vielleicht wollte mein Unterbewusstsein Rache nehmen für die geschändete Landschaft. Als ich genug gelitten hatte, brach wie Blut die Anklage auf meine Lippen. Genau wie Erasmus tat, als Hutten ihn herauszufordern wagte und seine Neutralität Feigheit nannte. Das Resultat war eine lichterloh aufflammende, schlimmere Hölle. Ich spürte noch die brennende Ohrfeige an meinen Backen. Der Direktor war an mir vorbeigestürzt. Ich blieb an seinem Tisch sitzen und ich stützte mein Gesicht in meine beiden Hände. Vor mir an der Wand war die Mütze, die mich provoziert hatte. Aber um mich war der Wind der Wut, die den Mann mit solcher Gewalt gepackt hatte. Er hätte sympathisieren sollen. Was wollten die Bürgermeistersöhne anders, als das Ideal der Mütze ein wenig vorzeitig anbeten? Er aber fühlte sich im tiefsten getroffen durch die Illegalität des Plans. Für einen preußischen Schuldirektor war solch ein Unternehmen identisch mit einem Attentat auf den Kaiser. Deshalb auch begnügte er sich, meine Frechheit im Vorbeigehen mit einer Ohrfeige zu dämpfen. Ich hatte ihm ja nur ins Gesicht geschrien. Die anderen konspirierten im Dunkeln. Ich hörte, wie er ins Physikzimmer brach. Ein rasender Roland im Engpass der Autorität. Er hatte übrigens Plattfüße. Die Klasse war dabei, die merkwürdigen Wirkungen des Luftdrucks auszuprobieren. Ich hatte einen eingeschrumpften Apfel aus unserem Keller mitgebracht. Er war unter eine Glasglocke gesetzt worden, welche der Physiklehrer Fritz nun auszupumpen begonnen hatte. Bald war er müde geworden und die Schüler hatten ihm geholfen. Ich hörte, dass sie noch beim Pumpen waren. Der Apfel wurde im luftleeren Raum wieder glatt. Das Vakuum streichelte ihm alle Falten aus dem Gesicht. Ich war bezaubert gewesen von diesem Verjüngungsexperiment. Aber nun war die Stimme des Direktors über allem und nichts als brutale Angst presste alle Brüste. Kein Volk der Erde fühlt so rasch die lähmende Gewalt der Autorität wie das Deutsche. Der Direktor fragte, wer die Sauferei organisiert habe. Er solle sich freiwillig melden. Ich stellte mir den Apfel vor, wie er verjüngt unter der Glasglocke lag. Jetzt aber hörte ich das Zischen. Die Luft drang wieder in das Vakuum ein. Es war ein triumphierendes und zugleich widerliches Geräusch. Ich sah den Apfel vor mir, wie er hilflos zusammensank. Falten des Todes über dem ganzen Körper. Ich presste die Finger in meine Backen. Ich wusste plötzlich, es würde schwer sein, die Barbaren zu besiegen.